Auf NDR3 folgt nun wieder der politische Essay. Heute befasst sich der Hamburger Soziologieprofessor Gregor Siefer mit der Schwierigkeit, in einer komplexen Welt einfach zu leben. Die Schwierigkeit des heutigen Lebens, gekennzeichnet durch Begriffe wie Reizüberflutung und Werteverlust, hat so etwas wie eine Sehnsucht nach Geborgenheit, Sicherheit, nach einem geordneten und überschaubaren Leben hervorgerufen. Einerseits genießen wir Fortschritt und Wachstum, andererseits machen uns die Konsequenzen des Fortschritts verwirrt und ängstlich. Wir schauen zurück auf die Ursprünge, suchen nach Fundamenten. Gregor Siefer analysiert dieses Dilemma und gibt einige Hinweise, wie man ihm beikommen kann. Unter dem Eindruck der sich immer mehr verfeinernden technologischen Entwicklungen unserer Gegenwart scheint sich das Unbehagen in der Kultur, von dem Freud 1930 sprach, auf einen neuen Kondensationspunkt hin zu bewegen. Nicht nur Jugendliche und auch nicht nur Wähler der Grünen fragen sich, ob wir noch auf dem richtigen Wege sind, ob wir die Probleme, die wir uns oft selbst aufgeladen haben, noch bewältigen können. In derartigen Situationen haben Appelle zur Umkehr und Rückkehr zu den Anfängen Hochkonjunktur. So hat auch das Auftauchen des Begriffs Fundamentalismus ganz offensichtlich etwas damit zu tun, dass immer mehr Menschen die Orientierung verloren haben, Angst empfinden und handlungsunsicher geworden sind. Sie wollen wieder ein Fundament, eine Basis für ihr Leben finden, überschaubare Verhältnisse herstellen, in denen die Einheit von Sein und Bewusstsein es ihnen möglich macht, einfach zu leben. Wenn man das Wort Fundamentalismus nicht als eine vorübergehende, modische Erscheinung abtun will, dann ist es wohl ein repräsentativer Begriff für die Versuche, die darauf zielen, die tatsächlichen und vermeintlichen Irrwege unserer politischen und sozialen Entwicklung zu korrigieren. Der Begriff Fundamentalismus hat drei sehr unterschiedliche Quellen, die gegenwärtig alle kräftig sprudeln. Der erste Quellbereich liegt im protestantischen Fundamentalismus in den USA, der sich schon im 19. Jahrhundert gegen die Einbeziehung moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse in Theologie und Verkündigung richtete. Pietistische deutsche Einwanderer standen an der Wiege dieser Entwicklung. Die 1919 gegründete World's Christian Fundamentalist Association hat schon in den 20er Jahren, besonders in den Südstaaten, Gesetze gegen die darwinsche Lehre von der Entwicklung des Menschen durchgesetzt und nach dem Zweiten Weltkrieg weltweit gegen alles gearbeitet, was sie als Aufweichung der christlichen Lehre ansah. An verschiedenen Faktoren des Reaganschen Kampfes um Wiedererlangung der Präsidentschaft, Schulgebet, Abtreibungsverbot usw. war zu erkennen, in welch starkem Ausmaß die gegenwärtige Regierung der USA auf die Unterstützung dieser christlichen Gruppierungen angewiesen ist. Die zweite Quelle für das Auftauchen des Begriffs Fundamentalismus ist die politische Aktivierung des Islam, die sich im schiitischen Iran Khomeinis ebenso wie im sunnitischen Sudan vor allem durch eine für unsere Begriffe äußerst grausame Wiederbelebung der traditionellen Rechtsordnung der Scharia bemerkbar macht. Diese Wiedergewinnung einer buchstabengetreuen Gesetzesauslegung führt gegenwärtig in allen islamischen Ländern zunehmend zu einer Ablehnung alles rationalen und liberalen Gedankenguts. Während die beiden bisher genannten Formen des Fundamentalismus sich auf religiöse Grundlehren beziehen und in ihrer Skepsis gegen wissenschaftliche Rationalität sogar eine gewisse Gemeinsamkeit erkennen lassen, ist die dritte Quelle des Begriffs eindeutig politischer Natur. Ich meine hier die Positionsbeschreibung für eine maßgebliche Gruppe innerhalb der Grünen. Wenn auch die hier gemeinten lieber von Fundamentalopposition gegen das gegenwärtige System sprechen, so werden sie dessen ungeachtet jedoch von ihren innerparteilichen Gegnern, die sich selbst als Realisten, Realos bezeichnen, Fundamentalisten, Fundis, genannt. An diesem Begriffspaar zeigt sich ganz deutlich, dass und in welchem Ausmaß der Begriff Fundamentalismus einen Bezug zum Begriff der Realität hat. Realist ist in den Augen der Fundamentalisten der Pragmatiker, der eben dadurch, dass er sich auf die Spielregeln des Systems einlässt, von vornherein die Basis dafür verliert, es zu bekämpfen. Der Fundamentalist wiederum ist aus der Sicht der Realisten der Spinner, der überhaupt keine Basis in der Realität hat, dessen Handeln deshalb völlig wirkungslos bleibt. Fundamentalistische Sehnsüchte entwickelten sich vor allem da, wo Realpolitik gemacht wurde. Während Politiker wie Helmut Schmidt sich auf Karl Poppers Modell der kleinen Schritte stützten und der Stückwerktechnik gegenüber utopischen Entwürfen den Vorzug gaben, warfen Kritiker aus dem Lager der Fundamentalisten ihnen vor, geistlose Macher zu sein, die mit dem Aushandeln von Kompromissen nur das legalisieren, was sowieso geschieht. Sie selbst hingegen behaupten, nicht nur im Besitz der Wahrheit zu sein, sondern auch die unabdingbaren Regeln zu kennen, die sich daraus ableiten und als Verhaltensnorm allen anderen auferlegen lassen. So schält sich als Grundproblem der ganzen Fundamentalismusdebatte wieder einmal die Vorstellung von Wirklichkeit heraus, die dem Handeln zugrunde liegt oder liegen soll. Eine naive Realitätsauffassung geht vorrangig, wenn nicht ausschließlich, von den einfachen Sinneserfahrungen aus. Was ich nicht sehe, gibt es nicht. Wenn es nicht stinkt, ist die Luft sauber. Solange die Bäume grün sind, ist der Wald gesund und so weiter. Das klingt simpel, schließt aber nicht aus, dass auch wir selbst meistens nach diesem Erkenntnismuster leben. Darum gehört das sogenannte Thomas-Theorem zu den am meisten gesicherten Erkenntnissen der neueren Soziologie, dass nämlich die Menschen ihre jeweilige Situation so definieren, wie sie sie empfinden und interpretieren. Diese Situationsdefinition, sie mag objektiv noch so falsch sein, ist aber die Basis ihres Handelns und sich Verhaltens. Dem steht der kritische Realismus gegenüber. Eine Auffassung, der zufolge die Dinge nicht oder nicht ganz so sind, wie wir sie empfinden. Als kritischer Realist weiß ich, dass es Sinnestäuschungen gibt und dass ich deshalb bestenfalls ein getrübtes Abbild der Wirklichkeit in mich aufnehmen kann. So schleppen wir, wenn wir genau sind, immer eine doppelte Realität mit uns herum. Eine, die wir wirklich empfinden, obwohl wir wissen, dass sie so, wie wir sie empfinden, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ist. Und eine andere, die wir mit allerlei naturwissenschaftlichen Hilfsmitteln feststellen können, die wir berechnen, erschließen und nach den Gesetzen von Logik und Vernunft für wahr halten müssen, die wir aber so gar nicht bemerken oder anders empfinden, wie zum Beispiel die Erdumdrehung oder den Sonnenuntergang, um nur die einfachsten Beispiele zu nennen. Diese zweite Realitätsauffassung ist objektiv richtiger als die erste, auch und gerade dann, wenn sie schließlich bei dem sokratischen »Ich weiß, dass ich nichts weiß« landet. Damit ist die Frage wieder an die Subjektivität des Individuums zurückgespielt. Doch gerade dieses Subjekt ist verunsichert. Die Freiheit der Entscheidung, die der moderne Mensch sich erkämpft hat, sie wird ihm zunehmend zu einer Last. Ob es sich um die Berufsentscheidung handelt oder um die Wahl eines Lebenspartners, schon dem jungen Menschen wird es geradezu eingebläut. Das musst du selber entscheiden. Aber worauf soll der Mensch seine Entscheidungen gründen? Angesichts der gegenwärtigen Hauptprobleme, Krieg und Kriegsgefahr, Umweltzerstörung, Bevölkerungsexplosion, kann man sich tatsächlich fragen, ob der Mensch intellektuell und moralisch überhaupt imstande ist, diese Probleme zu bewältigen, zumal die Lösung eines Problems meist nur die Ursache vieler neuer Probleme ist. Unter den Gründen, die ansatzweise erklären können, warum wir heute so vieles als zu komplex und nicht mehr regulierbar empfinden, scheinen sich zwei Ursachen herauszukristallisieren. Die Auflösung unseres Erfahrungswissens und die Schwächung überkommener Autoritäten. Unsere unmittelbaren Lebenserfahrungen werden durch Informationen über Erfahrungen anderer ersetzt. Dies ist eine schon von vielen und seit langem beklagte Entwicklung mit vielerlei Facetten. Eine davon ist der sogenannte Wirklichkeitsverlust der Mächtigen in Staat, Kirche, Militär, überhaupt in allen großen Systemen. Die hierarchische Abschottung erschwert und verbaut dem jeweils Machthabenden nicht nur den Zugang zu unmittelbaren eigenen Erfahrungen, sie macht ihn auch zunehmend abhängig von den Informationen seiner jeweiligen Experten, die gerade um ihres Expertentums willen größere Zusammenhänge aus den Augen verlieren müssen und so zu Fachidioten werden. Man erinnere sich daran, wie gerade vor diesem Hintergrund das Image des gegenwärtigen Bundeskanzlers als eines Generalisten aufgebohrt wurde, was wiederum andere Probleme aufwarf, über die hier nicht zu handeln ist. Aber auch jeder Normalbürger verliert zwangsläufig den Überblick über das sogenannte Ganze. Er kann selbst das, was er konkret erlernt und erfährt, nicht mehr einordnen. So beginnen die einen zu resignieren, dass man angesichts der Fülle des Wissensmöglichen und auch Wissenswerten immer dümmer werden muss. Andere schotten sich von der Konfrontation mit, zumindest für sie, neuen Wirklichkeiten von vornherein ab, richten sich in einer mehr oder minder bescheidenen, selbstkonstruierten Wirklichkeit häuslich ein. Beides, die hilflose Resignation vor der Alltagswelt, wie auch die Konstruktion fiktiver Eigenwelten, kann bis ins Pathologische gehen. Auf jeden Fall scheint es vielen Menschen nicht mehr zu gelingen, ihre eigenen Erfahrungen wahr und ernst zu nehmen und sie in einen sinnvollen Zusammenhang mit dem Wissen von den Erfahrungen anderer zu bringen. Die zweite Ursache für die Auflösung unseres Erfahrungswissens ist das Abstraktwerden der Tugenden. In einer relativ statischen Welt, in der sich wenig veränderte, in der die Mehrzahl der Leute ihr Leben lang dort blieb, wo sie geboren war, in der die Märchen der Großmutter, die Bilder im Kirchenraum, die Predigt des Pfarrers die wesentlichen, wenn nicht die einzigen Informationsquellen waren und die Erfahrungen des Alltags vor allem in der Imitation des Handelns anderer bestand, in einer solchen Welt waren die traditionellen Tugenden Glaube, Hoffnung, Liebe sowie Gerechtigkeit, Tapferkeit, Klugheit und Mäßigung eingebettet in Situationen, die jedermann geläufig waren. Sie hatten ihren Sitz im Leben. Die Situationen mochten konkret sehr verschiedenartig sein. Ein Torfbauer in Dithmarschen lebte sicherlich anders als ein gelehrter Dominikaner in Paris und ein Beamter am päpstlichen Hof in Rom wiederum anders als ein Einsiedlermönch in irgendeiner Wüste Kleinasiens. Das heißt, christliches Leben war und ist immer eingebunden in die realen, handgreiflichen Lebensvollzüge am Ort. Die angedeuteten Unterschiede blieben für die meisten Menschen jedoch völlig belanglos, da diese mangels Informationen oder Reiseerfahrungen davon kaum etwas bemerkten. Das ändert sich grundlegend mit dem Beginn der Neuzeit. Jetzt werden Verschiedenheiten immer mehr Menschen bewusst. Damit relativiert sich die Eindeutigkeit und damit auch die Einfachheit der eigenen Lebensführung. Schon damals drängte man zu den Ursprüngen zurück. Der Streit um die Prinzipien beginnt. Der Theologe Karl Rahner, der in seinen Äußerungen sehr drastisch sein konnte, hat einmal gesagt, aber meines Wissens nicht geschrieben, ein Prinzip ist etwas, was unten fest ist und oben wackelt. Es hat den Anschein, als ob wir uns zurzeit vorwiegend am oberen Ende unserer Prinzipien befinden. In dieser Unsicherheit sind wir nicht nur ratlos, wir werden auch immer verletzlicher gegenüber ständig neuen Panikmeldungen, die uns, handelt es sich nun um Kernkraft, Pershing oder Dioxin, von einer Ausflucht in die andere treiben. Was ist demgegenüber denn nun wirklich gerecht, tapfer, klug und maßvoll? Selbst Opportunisten, aber auch Protestler um jeden Preis kommen allmählich in Schwierigkeiten. Denn wie der amerikanische Soziologe Peter Berger es einmal formuliert hat, es macht einfach keinen Spaß mehr, böse zu sein, wenn keiner mehr weiß, was gut ist. In dieser Situation, in der sich für viele Menschen die Lebensumstände durch Ausbildung, Reisen, Partnerwechsel häufig ändern, kommt es unvermeidbar zur Ausbildung von sogenannten sekundären Tugenden, die ablösbar sind aus den Situationen, in denen sie gelernt und eingeübt wurden. Das sind Ehrlichkeit, Arbeitsamkeit, Sauberkeit, Pünktlichkeit und so weiter. Also alles Qualifikationen, die man für glatte Funktionsabläufe benötigt, die ihren Sinn und Wert aber erst aus der Zielsetzung des jeweiligen Handelns gewinnen. Diese mögliche Abkopplung des tugendhaften Lebens vom Ziel des Handelns ist es ja, die das Funktionieren großer totalitärer Systeme erst ermöglicht hat. So konnte Adolf Eichmann, einer der Organisatoren des Holocaust, bona fide bis zuletzt durchaus den Eindruck behalten, gute Arbeit geleistet zu haben, solange er nur das erfüllte, was er und seine Vorgesetzten für seine Pflicht ansahen. Dennoch muss man konstatieren, dass es ohne die Sekundärtugenden heute überhaupt nicht mehr geht. Denn Tatsache ist und bleibt, dass in einer sich verändernden Welt Erfahrungen und damit auch Tugenden des richtigen Verhaltens nur weitergegeben werden können, wenn man sie aus den jeweiligen Situationen löst, in denen sie gemacht und gelernt wurden, wenn sie also abstrakt werden. Wichtig wird dann die Kompetenz und Ich-Stärke des Einzelnen, selbst entscheiden zu müssen und es auch zu können, ob und wann er denn pünktlich, penibel und gehorsam zu sein habe. Das führt schließlich zu dem dritten Grund für die Auflösung unseres Erfahrungswissens. Ich meine die Fülle und Komplexität von Informationen, die jeden von uns überfordert. Reizüberflutung, und damals meinte man nur das Radio, war schon in den 20er Jahren der Schreckensruf der Pädagogen, die ihre ganzen Erziehungskünste dadurch weggeschwemmt sahen. Um überhaupt überleben zu können, ist der Einzelne also zur Vereinfachung seiner Wahrnehmungswelt geradezu gezwungen. Wie alt das Problem schon ist, kann man an der Geschichte von Buridans Esel erkennen, der zwischen zwei vollen Hafersäcken verhungert, weil er sich nicht entscheiden kann, aus welchem er zuerst fressen soll. Probleme und Situationen dieser Art sind dadurch zu lösen und zu beheben, dass man auf die eigene Entscheidungskompetenz verzichtet und sich einer anderen Autorität unterstellt. Diese gerade dem Christen nicht ungeläufige Verhaltensweise bedeutete keineswegs immer Weltflucht und Ich-Schwäche, sondern ganz im Gegenteil. Ob man sein Leben der Wissenschaft, dem Vaterland oder Gott weiht, in jedem Fall war und ist eine fundierte Grundentscheidung dafür erforderlich, die sich letztlich nur dadurch legitimieren konnte, dass die Autoritäten, denen zu unterwerfen man sich entschlossen hatte, selbst glaubwürdig und stabil waren. Zur Schwierigkeit des Lebens in der modernen Welt trägt es aber nicht unerheblich bei, dass gerade jetzt, da der Einzelne auf die Stütze und Hilfe von Autoritäten angewiesen wäre, diese Autoritäten selbst ein vergleichsweise schwaches Bild bieten. Sehen wir uns zunächst die Kirche, die Kirchen, an, die durch Glaubensspaltung, Glaubenskriege und die neuerdings auch wieder stärkere Bremsung des ökumenischen Dialogs nicht gerade zur Glaubwürdigkeit der christlichen Botschaft beitragen. Gerade die Konkurrenz alleinselig machender Wahrheiten stellt auch den Glaubenswilligen immer wieder vor die Frage, welche Wahrheit denn da die richtige sei und welche die falsche. Das Abdriften vieler, vor allem junger Menschen, in irgendwelche Sekten oder auch nur sogenannte Selbsterfahrungsgruppen, aber ebenso das bei Erwachsenen wieder zunehmende Interesse an religiösen Fragen bei gleichzeitiger Distanzierung von den etablierten Kirchen machen das Problem hinreichend deutlich. Dabei sind die Schwierigkeiten, die sich aus der Disparatheit des modernen Lebens für die Kirchenleitungen ergeben, kaum geringer als für den einzelnen Christen. Gehen sie in ihrer Toleranz gegenüber Abweichungen von der tradierten Orthodoxie zu weit, riskieren sie selbst den Vorwurf der Relativierung des christlichen Glaubens. Fordern sie allzu machtvoll die ausdrückliche Zustimmung zu allen Aussagen, die in der Tradition der christlichen Lehrverkündigung im Laufe von 2000 Jahren festgeschrieben wurden, riskieren sie heute zwar nur noch selten ein dramatisches Schisma, wohl aber die stille Abwendung und Auswanderung ganzer Gruppen ihrer Mitglieder. Nicht viel besser sieht es aus mit der Autorität des Staates. Wir können zwar darauf pochen, dass die Bundesrepublik heute das freieste, gerechteste und sozialste Staatswesen ist, das es je auf deutschem Boden gegeben hat, aber das ändert nichts daran, dass der Staat für die Handlungsnormierung des verunsicherten Einzelnen nicht die richtige Adresse ist. Wer sich vom Christentum gelöst hat und stattdessen in der Nation, im Vaterland, das Objekt seiner zentralen Bindung sieht, kann heute, besonders in der Bundesrepublik, von Irritationen nicht frei bleiben, ob man nun an die Debatte über die Offenheit der deutschen Frage denkt oder auch nur an den immer wieder aufflackernden Streit um die Nationalhymne, deren Text die meisten Bewohner der Bundesrepublik gar nicht mehr kennen. Nach den Autoritäten Kirche und Staat als Instanzen der Handlungsnormierung hatte gerade für den sich modern und aufgeklärt fühlenden Menschen die Wissenschaft lange Zeit die Funktion übernommen, letzthin alle Welträtsel zu lösen. Kein Zweifel auch, dass viele Probleme, etwa im Bereich der Seuchenmedizin, inzwischen gelöst sind, was unter anderem zur Verdoppelung der durchschnittlichen Lebenserwartung geführt hat. Doch dieses in wenigen Jahrzehnten aufgebaute Kapital an Reputation und Glaubwürdigkeit, von dem heute ja noch das ganze Gutachterwesen zehrt, gerät zunehmend in Gefahr. Fortschrittlichkeit, vor wenigen Jahren noch ein durchaus positiv gemeintes Element in der Beschreibung eines Wissenschaftlers, muss sich immer mehr legitimieren vor der Frage, Fortschritt wohin? Schließlich ist es nicht verwunderlich, dass die Empfehlung, man käme aus den Problemen der Technologie nur durch noch mehr Technologie heraus, überall dort nicht mehr verfängt, wo man sich zunehmend mit den sogenannten Altlasten etwa der chemischen Industrie herumplagt. Gegenüber der verschreckten Technikfeindlichkeit, die uns heute von vielen Seiten her anweht, sollten wir sicher nicht in Panik geraten. Dennoch muss auch der intelligenteste Wissenschaftler heute zugeben, dass er den meisten technologischen und wissenschaftlichen Problemen nur mit einer persönlichen Glaubensüberzeugung begegnen kann. Rationalität und Logik einer wissenschaftlichen Aussage zu überprüfen, dürfte einem Wissenschaftler nur noch in seinem engsten Fachgebiet möglich sein. Gegenüber den überzogenen Erwartungen, die lange Zeit an die Wissenschaft gestellt wurden, sind die meisten Wissenschaftler selbst heute sehr zurückhaltend geworden und haben sich meist schon um ihrer Reputation willen in das für Außenstehende unzugängliche Gehäuse ihres Fachwissens zurückgezogen. Handlungsorientierung im Sinne einer sicheren, womöglich Erfolg garantierenden Anweisung kann der Mensch von heute von der Wissenschaft also genauso wenig erwarten wie von Kirche oder Staat. Da der Mensch aber dennoch zu Entscheidungen und zum Handeln gezwungen ist, bleibt ihm auch hier gar nichts anderes übrig, als sich auf die Glaubwürdigkeit der Personen zu stützen, mit denen er in Kontakt steht. Das ist gewiss eine sehr zerbrechliche Basis für die Abstützung des richtigen Handelns. Und es belädt die Amtsträger aller Institutionen und die Experten aller Systeme mit einer Verantwortung, die sie kaum werden tragen können. Denn die alte, aus der militärischen Praxis stammende Empfehlung, ein falscher Befehl sei besser als gar kein Befehl, dürfte heute ein frivoles Risiko darstellen, wenn man bedenkt, in wie vielen nicht nur militärischen Bereichen die Folgen einer falschen Entscheidung für die ganze Welt oder große Teile davon tödlich sein können. Die vor einigen Jahren von Paul Zulehner propagierte Formel »Einfach anders leben« ist in ihrer Hintergründigkeit durchaus ernst zu nehmen. Sie lässt allerdings offen, in welche Richtung denn die Veränderung zu gehen habe, ganz abgesehen davon, dass die Änderung des eigenen Lebens eben nicht einfach ist, sondern zu dem Schwierigsten gehört, was es überhaupt gibt. Allzu kurzschlüssig ist sicher der Weg zurück in die vermeintlich gute alte Zeit, die mit Sprichworten wie »Jeder ist seines Glückes Schmied« oder »Freie Bahn dem Tüchtigen« den jeweils Stärksten privilegierte. Ausgegrenzt und sich selbst überlassen werden dann alle, die diesen Karrierebahnen nicht zu folgen vermögen. Bei aller Hochschätzung von Leistungen, die mehr sind als nur die Erfüllung von Funktionserfordernissen, meine ich, dass diese neuerdings wieder weltweit favorisierte Empfehlung des Catch-as-Catch-Can zwei grundlegende Erfahrungen unserer jüngsten Vergangenheit nicht berücksichtigt, sie geradezu verdrängt. Zunächst die Erfahrung, dass die Rationalität des modernen Lebens nicht nur ökonomisch berechenbare Elemente enthält, sondern dass zu modernen Menschen auch wieder Gefühle, Emotionen, Irrationalitäten gehören. Und ganz gewiss nicht nur bei Frauen. Die zweite Erfahrung, die hier nicht bedacht ist, liegt darin, dass wir gerade in der weltweiten Vernetzung all unserer Aktivitäten nicht mehr die Individualisten sind, die wir einstmals zu sein glaubten, sondern dass wir in einer Welt leben, die uns zur Solidarität geradezu zwingt. Glatte Rezepte fürs richtige Leben wird es in den vertrackten Situationen, in denen wir stecken, kaum geben. Die meisten der heute Erwachsenen sind in Verhältnissen groß geworden, die durch die Stichworte Leistung und Ordnung zu kennzeichnen sind, wobei für die Regelung der doch ab und zu unvermeidbaren Konflikte die Religion, eine für die Wiederherstellung sogenannter ordentlicher Verhältnisse, durchaus notwendige Funktion hatte. Dieses relativ einfache Handlungsmuster genügt heute nicht mehr. Es müsste in sicher mühsamen Lernprozessen um einige Elemente erweitert werden, die übrigens keineswegs neu sind, sondern, wenn auch in anderen Zusammenhängen, in der abendländischen Bildungstradition durchaus schon entwickelt und auch wieder verschüttet wurden. Die Einsicht in die Tatsache, dass sich die Wirklichkeit nicht eindeutig, das heißt nicht jedem in gleicher Weise offenbart, sodass jeder lernen muss, gegenüber demselben Sachverhalt mit unterschiedlichen Wirklichkeitsbildern zu rechnen und diesen Widerspruch auch auszuhalten. Die fantasievolle Bemühung, aus der Situation des anderen herauszudenken, um sein Handeln besser zu verstehen, was nicht bedeutet, dass ich damit einverstanden sein müsste, denn ich selbst könnte in derselben Situation ja anders handeln wollen. Der Mut, in einer Extremsituation auch vom Buchstaben der Regel abzusehen, um im Geist des Gesetzes ein gegenüber dem Regelfall abweichendes Handeln auf eigene Verantwortung zu nehmen. Und schließlich die Enttäuschungsfestigkeit, wenn ein derart abgewogenes Handeln sich dennoch im Nachhinein als falsch erweisen sollte. Subjektiv bin ich auch nach der traditionellen Moral salviert, sofern ich bona fide in gutem Glauben gehandelt habe. Objektiv werde ich dennoch oft genug falsch handeln. Wenn ich angesichts einer wirklich komplex gewordenen Umwelt die Beziehung zwischen Individuum und Realität in einer so differenzierenden Weise aufnehme, und in meinem eigenen Lebensvollzug zu realisieren versuche, dann kann sogar die alte, ganz einfache Aussage von Thomas von Aquin wieder neuen Glanz gewinnen: Das Gute ist das der Wirklichkeit Gemäße. Auf NDR 3 hörten Sie einen Essay von Gregor Siefer: Fundamentalismus und Realität oder die Schwierigkeit, in einer komplexen Welt einfach zu leben. Es sprach der Autor. Die Redaktion hatte Werner Hill.